Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas gab am 17. Juni der russische Verlag Format in Nahodka, das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar, in Broschüre heraus.